Kitty Meadow blickte noch immer stumm aus der Ecke zur Wölbung in die Höhe, aus der ihr Name erklungen war. Ein Sprachrohr mündete in derselben von den oberen Turmgemächern herab und verlieh dem Ruf einen zugleich verstärkten und geisterhaften Ton. Trotzdem konnte kein Irrtum abwalten. Wäre gerade Gelärm drunten gewesen, so wäre der Ruf verhallt. Doch in der Stille, die auf die Herausforderung des Mädchens gefolgt, hatte jeder deutlich das Wort »Kitty« vernommen. Dessen ungeachtet murmelte Kitty Meadow, nachdem sie einige Sekunden gelauscht, »Es war der Wind.« Lars Nielsen, der Jüte, dessen Auge seit heute Abend zuerst ebenfalls merkwürdig glänzend an ihrem Gesicht hing, sagte, den Kopf hebend, verwundert in schlechtem Englisch, »Weiß der Wind deinen Namen?« »Er führt Register über alle Hexen«, lachte Ben Strumpet höhnisch. »Und wenn Mitternacht kommt, ruft er sie zum Heugabelritt auf dem Snowden.« »Dir steht eine bessere Heugabel zu Gebot, Ben«, rief Kitty, sich wieder aus ihrem Winkel hervorwagend. »Um deinen roten Fuchs wird dich kein Reitersmann in Carnarvon beneiden. Wenn du dich an seiner Mähne hältst, bläst der Wind euch im Handumdrehen wie dürres Heu nach Plinlimmon.« Alle Augen flogen lachend auf die dürre, rote Bess, die grün anlaufend vor Grimm ihre gelben Lippen an Ben Strumpets weit abstehende Ohrmuschel presste und hastig zischelte, doch er knurrte nur. »Warte, hab Geduld.« »Es ist ne Teufelsdirn«, schrie Jack Flatnose, »und morgen ist's vorbei und der Wind schlägt uns auseinander wie Kies. Sag uns endlich einmal, Kitty, und du darfst mein volles Glas dafür trinken. Bei der Jungfrau, ich rühr's nicht an, ehe du fertig bist. Sag uns, woher du kommst und warum du den verdammten Wiesenkatzennamen trägst.« »Sie muss es sagen, sie weiß es von uns allen, wir müssen's auch von ihr wissen. Sag's, Kitty!« Fast alle, die um den Tisch saßen, stimmten laut in Jacks Forderung ein. Es rief abermals »Kitty« durch das Sprachrohr, doch diesmal verklang es im Getöse. Wenigstens klang es nur Kitty schwach ans Ohr, und sie schüttelte den Kopf, als wollte sie's nicht hören, und murmelte wieder. »Ja, es war der Wind.« Dann fuhr sie fort, als suche sie sich durch ihre eigene Stimme zu übertäuben. »Ja, der Wind weiß meinen Namen, Lars, denn er war dabei, als man mir ihn gab. Du fragst, wer mein Vater war, Jack. Du bist ein ehrlicher Gesell, aber solche Fragen musst du im Voraus bezahlen.« Sie deutete auf das versprochene Glas. Jack nickte verständnisvoll blinzelnd mit dem Kopf und reichte es ihr. Doch Kitty feuchtete nur eben die Lippen damit, dann begann sie wieder, nach alter gälischer Seemannsweise, in gesprochenen Reimen, nur manchmal mit leis singen anklingendem Ton. »Wer mein Vater war, meine Mutter frag, sie sagt es dir nicht mehr. Man hat mich gefunden im dunklen Hag und Blumen rund um mich her. Da lag auf der grünen Wiese ich, man gab den Namen mir. Ein schwarz-weiß Kätzchen säugte mich, drum nannt man mich nach ihr.« Tom O'Trelly nickte zustimmend mit dem Kopf. »Es ist so, ich habe meine Muhme, die ihre Mutter war, nie gesehen. Bei der alten Großmutter Betsey ist sie aufgewachsen. Droben, wo der Torritsch steil aus dem Felssee fällt, wie die Schwäne, die zu Mitternacht übers Meer kommen, um im Vollmond darin zu baden. Oft habe ich sie als Kind schon mit ihnen im silbernen Wasser schwimmen sehen und mit ihnen reden gehört, und ich glaub im Grunde, sie ist selbst ein Schwan und kann um Mitternacht, wie sie, davonfliegen, wenn sie will.« Tom sagte es, mehr für sich als für andere, mit den müden, mondsüchtigen Lippen, die nur lachen mussten, wenn die Unken schrien. Sie waren beide etwas anderes als die übrige Sippe um sie her, er und seine Base. In ihren Augen glimmte ein fremder Strahl, doch in Toms war es wie das ungewisse, zitternde Leuchten eines vermorschten Stammes über Moorgrund, in Kitty Meadows Augen ein elektrischer Funke, der in spielenden Flammen wetterleuchtend hin und wieder flog. Aber wen er streifte, dem wurde es heiß und der fühlte intensiv, wenn er treffe, müsse er töten. Auch die Umsitzenden hörten nicht sonderlich auf Toms Gemurmel. Sie riefen Kitty Beifall und klatschten in die Hände. Jack Flatnose stand auf und gebot Ruhe. »Dacht ich's doch«, sagte er, Kitty mit einem stolz zärtlichen Blick messend, der seiner rotvertrunkenen Visage unsäglich komisch stand. »Dachte ich's mir doch, dass ihr Dirnen in Versen sprechen könnt, wie die tollen Weiber von Kernewin. Ich bin mit dir zufrieden, Mädchen, und willst du dein Hexenkonterfei auf meine Galeon setzen? Ich meine, wenn du Kate Flatnose heißen willst, so brauchst du es nur zu sagen. Ich denke, das wäre ein Name für den besten Dreimaster, der je nach Ostindien gesegelt, vorausgesetzt, dass du ordentlicher Leute Kind bist. Denn du weißt, wir halten in unserer Gesellschaft was auf gute Abstammung. Wie du es den Schreibfuchsern im Hochzeitskontor sagen würdest, wessen Kind du bist, damit ich den giftigen Weibsbildern das Maul stopfen kann, wenn sie über die Abkunft meiner Frau, Kate Flatnose, zischeln, wie Bess Leiders da in Ben Strumperts langes Ohr.« Ein fast wahnsinniges Gelächter mit »Hoch auf Jack Gallien! Hoch auf Kitty Flatnose!« erhob sich über Jacks feurige Rede. Er wischte sich schmunzelnd den Rest seines Glases aus dem struppigen Bart auf der Oberlippe und sah dann Kitty, so ernsthaft es ihm möglich war, fragend an. »Du sollst Antwort auf deine Werbung haben, Jack Paddy, und erfahren, wessen Kind ich bin«, rief sie, noch schallender lachend als die anderen. »Ich will aufrichtig sein, auf die Gefahr hin, dass du mich, meiner Abstammung halber, nicht mehr der Ehre für würdig hältst, Kitty Flatnose zu heißen.« Und sie begann wieder, in dem Ton wie zuvor, nur schneller und den Refrain jeder Strophe heftig hervorstoßend. »Es war ein Tag, wer ihn denken mag, hat vor mir die Welt geschaut. Ein Gewitter stand am Wegesrand, die Brandung grollte laut. Doch über der Heid in goldenem Korn lag noch die Sonne lind, der Himmel kämpft in Lieb und Zorn, und ich bin beider Kind. Meine Mutter war schön wie auf Dartmoors Höhen, die Glockenblume schwankt, und mein Vater war stark wie der Erde Mark, das nimmer im Sturme wankt. Meine Mutter, sie sang, sie klang ihm aufs Herz, wie die Blume im Abendwind sich schmiegt an der Felswand glitzerndes Erz, und ich bin beider Kind. Sie haben geküsst sich in heißem Gelüst, die Blitze zuckten umher, ein Schiff versank eine Felsenbank, eine Möwe kam über das Meer. Sie lachte herab auf das Grab, und vorbei schoss sie durch Schaum und Wind, und lacht ob ihnen den Hochzeitsschrei, und ich bin beider Kind. Es war ein Tag, wer ihn denken mag, der wurde vor mir groß, und als wieder aus Nacht ein Tag erwacht, lag ich der Nacht im Schoß. Von ihr hab ich das schwarze Haar, zum lustigen Auge bind, vom Tag das goldene Augenpaar, denn ich bin beider Kind. Ich weiß es, mein Blut ist bös und gut, mein Herz ist zahm und wild, und fällt aufs Gesicht mir das Mondenlicht, ich weiß, dass die Flut dann schwillt. Denn ich weiß, dass die Wellen im Dartmoor Bay meine lustigen Schwestern sind, darum sag's nur frei, dass ihr denkt, ich sei, ich selber ein Hexenkind. Sie jauchzte zum letzten Mal den Refrain wie Vogelruf. Ihre Nasenflügel zitterten von der größeren und immer größeren Hast, in die ihre Lippen geraten. Tom O'Trelly saß und stierte sie mit den phosphoreszierenden Augen unverwandt an. Um den Tisch ertönte lauter Beifall. Es lag ein Volkston in den Versen von Kitty Meadows, den alle verstanden und der sie doch zumeist über die Alltagsrohheit ihrer Gedanken und Empfindungen hinweghob. Und es lag in der Art, wie sie sprach, etwas, das feiner und doch mehr berauschte als der Brandy in den großen Milchgläsern vor ihnen. Ein halbes Dutzend von Stimmen rief durcheinander, und Jack Flatnose am lautesten. »Bravo, Kitty, wir danken dir. Ja, du bist ein Hexenkind, du sollst leben. Sing uns noch eins, Mädchen. Erzähle noch etwas, Kitty, was du willst. Etwas Lustiges, etwas Keckes, wie man's gern von Jungfernlippen hört. Nein, etwas Trauriges, Schauriges, wie's für die Gewitternacht hier passt.« Alle tranken ihr zu, außer Ben Strumpart und seiner roten Miets. Kitty nahm ihr Glas und sagte, »Dies trinke ich euch allen.« Allein, sie nippte wiederum nur und rief, »Wisst ihr, welch eine Felsenbank es war, über der die Möwe in jener Nacht ihr Leichengelächter angestimmt? Ihr sitzt alle drauf, der Eddystone war's, und Old Darby stand die ganze Nacht mit seiner Laterne auf Truro Cliff.« »Ha, ha, ha«, lachte eine gespenstische Kehle auf, daß alle Augen in die Richtung flogen, wo Tom O'Trelly saß. Er mußte es gewesen sein, doch er saß wieder unbeweglich mit starrem Gesicht. Dick Lederschlauch aber leerte sein Glas und fragte: »Was ist's mit Old Darby und seiner Laterne, Wiesenkatz? Du sprichst schon zum zweiten Mal von ihm heute Abend.« Jack nickte gravitätisch mit dem Kopf. »Erzähl's ihm, Kitty. Ich hab ihn einmal nicht gesehen. Gott damn, in der Nacht ward mein Haar grau.« »Und deine Nase rot, Jack«, rief Kitty lachend. »Lasst's euch von Tom, meinem Bruder, sagen. Der weiß es besser als ich. Großmutter Bessen hat mir als Kind erzählt, Tom stehe mit dem Alten auf Du und Du.« Tom O'Trelly starrte seine Base an, ohne auf die rundumher an ihn gerichteten Aufforderungen zu hören, und fragte: »Willst du, dass ich sage?« Sie nickte und sang ihm zu: »Denk, mein Haar sei wie Korn und mein Auge sei hell, und jung Darby seist du, und ich sei Nell, und du bücktest dich auf mich auf Cornwalls Schwell, die Laterne in deiner Hand.« Tom O'Trellys Augen glimmerten. Er bückte den Oberkörper etwas vor und, halb singend, halb sprechend, wie Kitty es getan, rezitierte er eintönig, den stieren Blick auf sie geheftet: »Young Darby stand in der Herbstesnacht auf Beachy Head am Strand. Kalt war die Nacht, doch Darbys Herz schlug warm im leichten Gewand. Schwarz schlug an den Fels die brüllende Well, hinter Wolken der Mond verschwand. Doch jung Darbys Aug war hell, und hell die Laterne in seiner Hand. Wo der Dornbusch schwarz wie struppiges Haar die jähe Klippe säumt, wo Tag und Nacht im weißen Fels aushöhlend die Woge sich bäumt, wo der Wind, ihr knurrender Spießgesell, seine triefenden Pferde zäumt, da stand jung Darby, fröhlich, und hell die Laterne in seiner Hand. Es kam eine Möwe vom Dower Cliff wie ein Pfeil durch den Sturm heran. Sie schoss über Darbys Kopf und rief, laut lachend: »Was willst du, Mann? Was willst du, drolliger, blonder Gesell, jung Darby, sag mir an, was suchst du auf Beachy Head, so hell die Laterne in deiner Hand?« Jung Darby rief mit fröhlichem Mund: »Ich harr auf meine Braut. Sie kommt heut Nacht von Gronner's Cap, hast du sie nicht geschaut? Wie Korn ist das Haar meiner schlanken Nell, ihr Aug, wie der Himmel blaut. Wie ein Stern in der Fern, schon grüßt sie hell, die Laterne in meiner Hand.« Da lachte sie lauter: »Für Beachy Head bist zu blond, du, hüte dich fein. Weiß sein muß alles hier, wie ich, wie die Well, wie die Dün, wie der Stein. Und kommt deine Braut an unsere Schwell, da wird auch weiß sie sein. Und weiß dein Haar, wie weiß und hell die Laterne in deiner Hand.« Die Möwe schoß, der Sturmwind pfiff, ein Boot flog auf den Strand. Die Brandung hob's, das Riff zerbrach's und warf es weit ins Land. Da klang ein Schrei durch die Nacht, so gell, der jung Darbys Blut gebannt, und sprang ihm nach, doch stets blieb hell die Laterne in seiner Hand. Und drunten war alles weiß und kalt, um Fels und Dünenschicht. Weiß kamen die Wellen und spielten Ball mit manchem Zentner Gewicht. Da kam, wie gelbes Korn, eine Well um ein weißes, süßes Gesicht. Vor Darbys Fuß, darauf fiel hell die Laterne in seiner Hand. Seit jener Stund allnächtlich sieht ein Schatten droben man gehen. Nun hier, nun dort, auf steilem Cliff, wo am tollsten die Wirbel sich drehen. Halb schreitet er langsam, halb sturmesschnell, oft bleibt wie ein Leuchtturm er stehen. Denn, wo er ist, flammt immer hell die Laterne in seiner Hand. Old Darby ist's, wenn der Schiffer ihn sieht, weiß er die Todesgefahr und dreht zurück, denn wer in der Nähe gewahrt sein weißes Haar, auf den bückt stumm, wie einst auf Nell, sein totes Augenpaar. Old Darby, und auf das Gesicht fällt grell die Laterne in seiner Hand.« Tom O'Trelly war bei den letzten Strophen langsam krummrückig aufgestanden und bückte sein totes Augenpaar mechanisch über den Tisch, als läge Nells weißes Gesicht darauf. Ein ungeheurer Windstoß fuhr durch die offene Luke, daß die Öllampen fast erloschen, und suchte winselnd an der Wendeltreppe in die Höhe einen Ausweg. Die Geschichte, die der schweigsame Waliser erzählt hatte, war manchem bekannt, doch die Art, in der er die langgestreckten, einförmig gereimten Verse mit dem monotonen Refrain sprach, besaß etwas Unheimliches, das noch durch sein sonderbares Gebaren am Schluss und das begleitende Heulen des Sturmes erhöht wurde. Jack Flatnose schlug verstimmt mit der plumpen Faust auf den Tisch und rief: »Lustig! Singt was von Liebe und Gläsern! Ich will mir die Nacht nicht verderben lassen. Wer weiß, ob noch eine nachkommt.« »Sieht der Kerl nicht aus, als ob er selbst das alte Gespenst auf Beachy Head wär? Setz ihn doch auf seinen Stuhl!« Er schüttete sein volles Glas herunter. Doch keiner von den Nachbarn Tom O'Trellys getraute sich, seiner Aufforderung Folge zu leisten und den noch immer stumm vorübergebückten Waliser auf seinen Sitz niederzuziehen. Selbst Kitty sah ein paar Sekunden betroffen auf ihn und fragte, an ihn herantretend, leise: »Was siehst du, Tom?« »Ich sehe dich, Kitty Meadow«, antwortete er regungslos und ohne die Lippen zu bewegen. Kitty murmelte unwillkürlich: »Er ist verrückt, wie seine Mutter es war.« Sie war blass geworden und rüttelte vergeblich, heftig an seinem Arm. Dann ahmte sie plötzlich aufs Täuschendste einen dumpfen Unkenruf nach, und der Waliser fuhr laut auflachend zusammen und setzte sich schweigend auf seinen Stuhl zurück. Doch jetzt schrie Ben Strumpart verdrossen: »Dummes Geschwätz! Wir sind keine Babys und brauchen keine Ammenmärchen. Wenn's nicht Nell ist, ist's eine andere. Auf die Augen und's Gesicht kommt's nicht an. Singt ein tieferes Lied, ein Lied, das mitten in die Jahrmarktscheibe trifft, dass die Splitter davonfliegen. Wenn eine Jungfer unter uns sein sollt, die es nicht hören will, so kann sie hinaus oder hinaufgehen.« Er warf bei den letzten Worten einen höhnischen Blick auf Kitty, die leis zusammenzuckte, aber sich schnell fassend ausrief: »Hörst du's, Hans Dutchman? Er will ein Lied, das Bess Leiders nicht hören kann und hinausgehen muss. Sing ihm eins, Hans. Trink ordentlich zuvor und sing eins von deinen guten Liedern, Hans, die ich manchmal von dir gehört. Ich kann nicht alles verstehen, wenn du sie singst, aber es hat einen merkwürdigen Ton, als schiene die Sonne durch Regen oder als führe der Sturm über Blumenköpfe, dass es so spaßhaft ist und man doch nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll.« Der blonde Deutsche wurde rot und sah verlegen drein. »Ich gebe dir einen Kuss, wenn du singst, Hans Häschen«, lachte Kitty, und er fasste sich ein Herz und sang mit schüchterner Stimme: »Ich hatt ein Gespiel, das lieb mir war, nicht wußt ich, was lieber mir sei. Süß war ihr Gesicht, blondlockig ihr Haar und ihr Atem wie Veilchen im Mai. Und einst, da küßte sie mich auf den Mund und sagte, wem das geschehe, den hab man lieb bis zur letzten Stund. Da mußt ich hinaus auf die See. Doch immer klopfte mein Herz so bang, es klopfte mich wieder nach Haus. Und als ich kam die Straße entlang, da sah sie zum Fenster heraus. Und als ich durch den Gassenschwarm ging um die Dämmerstund, da stand sie in eines anderen Arm und küßte ihn auf den Mund.« Er griff, wie er es stockend zu Ende gebracht, nach dem Glas, um die Träne zu verbergen, die ihm im Augenwinkel quoll. Kitty Meadow hatte mit vorgeneigtem Kopf aufmerksam zugehört. Es war schwer zu sagen, wie viel sie von den Worten verstanden hatte, aber ein fremdartiges, trübes Lächeln flog um ihre Lippen, wie sie, armer Junge, murmelnd auf ihn zuging. Dann bückte sie sich schnell zu ihm nieder und küßte ihm die Träne von der Wimper. Doch im Nu machte sie sich wieder von seiner Hand, die sich um ihren Hals legen wollte, los und sagte lachend: »Oh, Hans Dutchman, das war ein echtes Mondscheinlied, wie ihr es bei euch daheim singt, dass die Hunde von Cornwall dazu wirbeln würden. Greine nicht, Junge, das ist so im Leben. Warum hängt ihr euer Herz an eine Nippsache, die zerbricht? Sieh Jack Flatnose an, sein Herz hängt auch an einem zerbrechlichen Ding. Aber wenn's in Scherben geht, kauft Jack sich für einen Penny ein neues. Oder sieh auf Bess, Hans, auf Ben Strumparts herzige Bess. Mit der kann Ben scherzen und sie herzen, wie eine Lederpuppe, sie reißt nicht auseinander. Ihr Atem ist nicht wie ein Veilchen, aber Ben findet ihren Mund süß, wenn sie Grog getrunken hat. Oh, ihr seid kurios verschiedene Gesellen mit euren Liebhabereien, und ich kann nicht drüber mitreden, denn ich weiß nichts von der Lieb. Doch ich weiß«, sie hielt einen Augenblick inne. »Du hast uns ein Liebeslied gesungen, Hans«, fuhr sie fort. »Ich will versuchen, ob ich's auch kann. Gib acht.« Wohl hört ich von falscher Liebesmär, die ein Mund mir weinend entbot. Nicht weiß ich von Lieb, doch ich weiß, ich wär, wenn ich liebte getreu bis zum Tod. Wohl hört ich von Liebe, die keck in der Lust, doch feig in Leid und Not. Nicht weiß ich von Lieb, doch ich fühl's in der Brust, kühn sein muß die Lieb bis zum Tod. Und ich hörte, die Lieb sei ein brandendem Riff, ein armes, ein schwankendes Boot. Nicht weiß ich von Lieb, doch ich würd ihr Schiff verlassen nicht bis in den Tod. Und ich hörte, die Lieb sei sanft und mild, wie dämmerndes Abendrot. Nicht weiß ich von Lieb, doch ist es mir wild, wild müsste sie sein bis zum Tod. Sie müsste sein wie Sturm und Flut, ihre Flammen wie Fackelrot, und ihr Atem versengend wie Mittagsglut, und erbarmungslos wie der Tod. »Es ist ne Teufelsdirn«, schrie Jack. »Ich glaub, ich hab doch das lange Ende gezogen, dass sie nicht Kitty Flatnose heißen will. Bei meiner sündigen Seele, ich glaube, es wäre noch geratener, mit Bess Leiders Rosinen zu essen, als mit ihr. Halt deine ungewaschene Zunge und schimpf mir nicht auf meine Bess. Ich duld's von keinem mehr«, polterte Ben Strumpert heraus. Ob zufällig oder als Wirkung seiner Worte, doch es entstand eine Stille um den Tisch, dass er selbst betroffen dreinsah und sachteren Tons hinzufügte. »Nun ja, ich hab's endlich satt mit euren schlechten Witzeleien und Sticheleien. Best ist grad so gut wie jede andere hier unten, und ihre roten Haare könnt sie im Westend von London 20 für einmal verkaufen, um den Schädel ihrer Lordship so und so damit fashionable aufzuputzen. Wir haben gleiches Recht hier, denk ich, und ich und Bess wollen uns auch die Nacht nicht mit eurem langweiligen Singsang verderben lassen. Zumindest soll's der Reihe nach gehen und Bess auch ein Lied singen. Sie hat in den schönsten Tavernen von Bristol gesungen, und ein verkappter Lord warf ihr eine halbe Guinee aufs Hackbrett und sagte, ihre Stimme klinge ebenso wie die Münze. »Ich kann's bezeugen, dass es wahr ist. Ich war dabei«, rief Jane Portland mit, ob so vielem Ruhm, neidglänzenden Augen. »Der Lord war verkappt, denn es war ein Barbiergesell aus Westbury, und Bess' Stimme klang wie die Münze, die er zuwarf, denn es war ein zinnerner Rechenpfennig, mit Messing vergoldet.« Rundlaufendes Gelächter verscheuchte die eingetretene Stille. Bess Leiders machte gute Miene zum bösen Spiel und lachte mit. Jack Flatnose tat es am lautesten, dass er sich die Tränen von der Backe wischen musste und sagte, »Jedem sein Recht, das steht in der Habeas Corpus Akte. Singt, was ihr wollt, aber sag uns zuvor, Ben, wie kamst du und deine Schürze nach Bristol?« »Ich war unbeschäftigt und verzehrte dort einige Monate mein Geld«, warf Ben Strumpert gleichgültig hin. »Das heißt, er kratzte Wolle zum allgemeinen Besten und verzehrte das Geld des Staats«, rief Kitty Meadow schnell, und ein lachender Beifallssturm folgte ihr, dem Ben nichts als einen wütenden Blick auf die Sprecherin entgegenzusetzen wagte. Dann zischelte er Bess etwas ins Ohr, wozu sie nickte, und mit blechernder, wie das Klappern eines Zinnstücks auf einem Holzteller klingender Stimme anhub. Klein Kitty ging hinaus aufs Moor, mit Tralli Dunderaladei. Hoch hob an den Knien sie das Röckchen empor, mit Tralli Dunderaladei. Denn das Moor war schwarz und weiß ihr Kleid, und Klein Kitty liebte die Reinlichkeit. Dunderaladei Ladei. Die Absicht des Liedes und der auf Kitty Meadow höhnisch gerichtete Blick der Sängerin waren unverkennbar. Jack Flatnose unterbrach nach der ersten Strophe den Gesang. »Ihr könnt singen, was ihr wollt, aber wenn wir's nicht hören wollen, werfen wir euch hinaus, dass ihr's den Wind heulen könnt. Ich bin Sprecher hier für heute Nacht und habe ein Recht dazu, denn ich bin am längsten von euch auf dem Eddystone und habe hier Dinge erlebt, bei denen euch Kiel in die Wels die Haare schief ständen, wenn ich sie euch erzählte. Ich kenne auch das Lied, das Bess Leiders singen will. Es ist ein gemeines Lied, doch sie hat es verdreht, denn es fängt an... Klein Gypsy ging hinaus aufs Moor, mit Tralli Dunderaladei. Und das ist, hol mich der Leibhaftige, nicht gentlemanlike, wenn wir's dulden. Darum lass ich abstimmen, die Mehrheit gilt. Wer's hören will, steh auf.«